Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Dazu löse 7 Aufgaben. Wähle. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du sitzt im Café und hörst, wie sich zwei Mädchen, Leonie und Nina, über Mode unterhalten. Schau mal, was ich mir für die Party am Samstag gekauft habe. Ah, ein Sommerkleid, hübsch. Sag mal, hast du nicht schon sowas Ähnliches? Ja, schon. Aber das hier ist etwas kürzer. Mensch, Leonie, ich weiß ja, wie wichtig es für dich ist, immer mit der Mode zu gehen. Aber man kann es auch übertreiben. Wieso? Was meinst du? Du kaufst dir ziemlich oft neue Sachen. Hast du dir schon mal überlegt, woher diese Klamotten kommen und warum sie so billig sind? Und vor allem, unter welchen Bedingungen sie hergestellt werden? Ehrlich gesagt, ist mir das egal, Nina. Für mich ist es nur wichtig, dass das Kleid bloß 15 Euro gekostet hat. Ja, aber dafür gibt es einen Grund. Gestern habe ich im Internet einen interessanten Artikel gelesen über die Arbeitsbedingungen der Menschen, die diese Billigkleidung produzieren. Sie werden von Arbeitern in Asien, teilweise auch von Kindern, genäht. Wirklich? Erzähl doch mal. In dem Artikel stand, dass die Arbeiter dort über 16 Stunden am Tag arbeiten müssen. 7 Tage in der Woche, unter äußerst schlechten Bedingungen. Und sie verdienen dabei gerade mal 13 Cent pro T-Shirt. Das ist ja furchtbar. Das habe ich nicht gewusst. Natürlich nicht. Denn die Werbung möchte, dass du glaubst, du seist in, wenn du immer wieder neue Sachen trägst. Vor allem Markenhersteller verdienen daran enorm viel Geld. Aber Nina, ich trage doch keine Markenkleidung. Im Gegenteil. Manchmal bitte ich meine Mutter, etwas an einem Kleidungsstück zu ändern. Zum Beispiel ein Muster auf eine Jeans zu nähen oder aus einem alten Stück etwas Neues zu machen. Das finde ich prima von dir. Das ist auch einer der Vorschläge von Leuten, die das Ganze kritisch sehen und nach Lösungen suchen. Was könnte man denn sonst noch tun? Wusstest du übrigens, dass jede Familie in Deutschland durchschnittlich 1200 Euro im Jahr für Kleidung und Schuhe ausgibt? Ich finde, das ist eine Menge Geld. Da hast du recht. Wenn ich mir das so überlege, dann kaufe ich mindestens jeden Monat eine Kleinigkeit zum Anziehen. Genau, Leonie. Stattdessen kannst du deine Sachen neu kombinieren, umändern, was du ja auch machst, oder färben. Ich hätte dann noch eine Idee. Man kann doch Sachen untereinander tauschen. Wenn mir etwas nicht mehr gefällt, kann ich es einer Freundin geben, die das gern hätte. Und umgekehrt. So hätte jede etwas Neues, ohne es neu kaufen zu müssen. Na, siehst du. Du hast wirklich schnell verstanden, worum es geht. Das freut mich. Als Konsument kann man einiges verändern. Aber das neue Kleid kann ich doch auf der Party anziehen, oder?